mach deine Lackschuhe sauber, alles klar, kein Problem. Wenn du mir dafür erklärst, warum du Lackschuhe trägst. Ich hab selber probiert, ey, und Fakt ist ein Trick. Mit dem Stick und der Fernbedienung klappt leider nicht. Du willst mein Daddy sein, aber Pat, weißt du was? Ich bezweifle, dass du dir mein Taschengeld leisten kannst. Denn du bist leider arm, und davon abgesehen bist du mit deinen 30 Jahren viel zu alt für meine Mom. Ich find es voll gemein von Mikesen, der beleidigt mich. Wie würdest du dich fühlen, wenn einer sagt, dass du ne Pfeife bist? Ich hab den Link zum Video der Polizei geschickt. Mikesen, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Gesicht. Dieser Pat ist ein Opfer, der Dad gibt dem Cock up. Weekend Rosa Rand, Gang Dance, den Helikopter. Wir fliegen alle eine Runde auf die runde Runde dieses Wunders. Weekend ist so friend, Pat geht jetzt unter. Pat ist ein Opfer, der Dad gibt dem Cock up. Weekend Rosa Rand, Gang Dance, den Helikopter. Wir fliegen alle eine Runde auf die runde Runde dieses Wunders. Weekend ist so friend, Pat geht jetzt unter. Mikesen hat gesagt, dass du ein unverschämter Typ bist, Pat. Voll gemein, dass du ihm von der Buttercreme nichts übrig lässt. Er hat auch gesagt, du rauchst ihm immer seine Tüten weg. Und nix pünktlich zum Half-Baked-DVD-Menü im Bett. Im Battle gegen mich bestätigt es sich. Es gibt einfach keine Line, die gegen mich trifft. Ich find das mit dem Sperma überhaupt gar nicht witzig. Manu, du weißt doch ganz genau, dass das Milch ist. Und dieser Mikesen hat Mitleid mit Wochenende. Was wird er wohl haben, wenn er gegen mich gewonnen hätte? Ich hab's bei Helden vs. Simon gesehen. Es gibt ja einen zweiten Block Mensch auf diesem Planet. Dieser Pat ist ein Opfer, der Dad gibt dem Cock up. Weekend Rosa Rand, Gang Dance, den Helikopter. Wir fliegen alle eine Runde auf die runde Runde dieses Wunders. Weekend ist so friend, Pat geht jetzt unter. Pat ist ein Opfer, der Dad gibt dem Cock up. Weekend Rosa Rand, Gang Dance, den Helikopter. Wir fliegen alle eine Runde auf die runde Runde dieses Wunders. Weekend ist so friend, Pat geht jetzt unter.